Alle Israeliten aber wurden im Geschlechtsregister eingetragen, sie finden sich aufgezeichnet im Buche der Könige von Israel. Und die Judäer wurden wegen ihrer Vergehungen nach Babel hinweggeführt. Die früheren Bewohner aber, die in ihrem Erbbesitz, in ihren Städten lebten, waren gemeine Israeliten, die Priester, die Leviten und die Tempeldiener. Und in Jerusalem wohnten Judäer, Benjaminiten, Ephraimiten und Manassiten, Utai, der Sohn Amihuds, des Sohnes Omris, des Sohnes Imris, des Sohnes Banes von den Nachkommen Peres, des Sohnes Judas. Und von den Selaniten, Asaja, der Erstgeborene, und seine Söhne. Und von den Nachkommen Seras, Jegel und ihre Brüder, zusammen 690. Und von den Benjaminiten, Salu, der Sohn Messulams, des Sohnes Hodafias, des Sohnes Hassenoas, ferner Jibnia, der Sohn Jerohams, Ela, der Sohn Ussis, des Sohnes Michris, Mesolam, der Sohn Sephatias, des Sohnes Regüls, des Sohnes Jibnias, und ihre Brüder nach ihren Geschlechtern, zusammen 956. Alle diese Männer waren Familienhäupter in ihren Familien. Und von den Priestern, Jedaja, Jojarib, Jachin und Asaja, der Sohn Hilkias, des Sohnes Messulams, des Sohnes Zadoks, des Sohnes Merajots, des Sohnes Ahitobs, der Fürst im Tempel Gottes. Ferner Adaja, der Sohn Jerohams, des Sohnes Paschurs, des Sohnes Malchias, und Maisai, der Sohn Adiels, des Sohnes Jaseras, des Sohnes Mesolams, des Sohnes Meselemits, des Sohnes Immers, und ihre Brüder, Häupter in ihren Familien, zusammen 1760, tüchtige Männer in der Verrichtung des Dienstes am Tempel Gottes. Und von den Leviten, Semaja, der Sohn Hassubs, des Sohnes Asrikams, des Sohnes Hasabjas, von den Nachkommen Meraris. Ferner Bagbaka, Heres, Hasal, Matanja, der Sohn Michas, des Sohnes Sichris, des Sohnes Asafs, und Obadja, der Sohn Semajas, des Sohnes Galals, des Sohnes Jedotuns, und Berechja, der Sohn Asas, des Sohnes Elkanas, der in den Dörfern der Netophatiter wohnte. Und die Torhüter, Salum, Akub, Talmon und Ahiman mit ihren Brüdern, Salum war der Oberste und wacht bis heute am Königstor nach Osten zu. Das sind die Torhüter im Lager der Leviten. Salum aber, der Sohn Kores, des Sohnes Ebjasafs, des Sohnes Koras, und seine Brüder aus seiner Familie, die Korahiten, lagen der Verrichtung des Dienstes ob, indem sie die Schwellen des heiligen Zeltes hüteten, in dem schon ihre Väter im Lager Jahwes die Hüter des Eingangs gewesen waren. Und Pinehas, der Sohn Eleasars, war vor Zeiten Fürst über sie, Jahwe sei mit ihm. Sachaja aber, der Sohn Meselemjas, war Torhüter am Eingange des Offenbarungszeltes. Sie alle, die zu Torhütern an den Schwellen auserlesen waren, beliefen sich auf 212, ihre Eintragung in die Geschlechtsregister fand in ihren Dörfern statt. David und Samuel, der Seher, hatten sie in ihre Amtspflicht eingesetzt. Sie und ihre Söhne standen an den Toren der Wohnung Jahwes, der Zeltwohnung, um Wache zu halten. Nach den vier Himmelsrichtungen standen die Torhüter, nach Osten, Westen, Norden und Süden. Ihre Brüder aber in ihren Dörfern hatten jeweils für 7 Tage hereinzukommen, um sie zu unterstützen. Denn sie, die vier Obersten der Torhüter, standen in dauernder Amtspflicht. Das sind die Leviten. Sie beaufsichtigten auch die Zellen und die Vorratskammern im Tempel Gottes und blieben in der Umgebung des Tempels Gottes über Nacht. Denn ihnen lag die Bewachung ob und sie hatten alle Morgen aufzuschließen. Und ein Teil von ihnen hatte die gottesdienstlichen Geräte zu beaufsichtigen, sie zählten sie, wenn sie sie hinein und wenn sie sie herausbrachten. Wieder andere waren zur Beaufsichtigung der Geräte, und zwar aller heiligen Geräte, und des Feinmehls, des Weins und des Öls, des Weihrauchs und der Spezereien bestellt. Einige von den Priestern aber hatten das Geschäft, aus den Spezereien Salben zu mischen. Und Matitja, einem der Leviten, dem Erstgeborenen des Korahiten Salum, war das Pfannenbeckwerk anvertraut. Und etliche von den Kahathitern, ihren Brüdern, waren für die reihenweise aufgelegten Brote bestellt, dass sie sie an jedem Sabbat herrichteten. Das sind die Sänger, levitische Familienhäupter, die von anderem Dienste befreit in den Zellen wohnen, denn sie haben Tag und Nacht mit ihren Amtsverrichtungen zu tun. Das sind die levitischen Familienhäupter nach ihren Geschlechtern, Oberhäupter. Diese wohnten zu Jerusalem. Und zu Gibeon wohnten, der Vater von Gibeon, Jael, und sein Weib hieß Macha. Und sein erstgeborener Sohn war Abdon, und Zur, Kis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Ajo, Sach-Aja und Miklot. Miklot aber erzeugte Simeam. Und auch sie wohnten ihren Brüdern gegenüber in Jerusalem bei ihren Brüdern. Und Ner erzeugte Abner, und Kios erzeugte Sol, und Sol erzeugte Jonathan, Malchsua, Abinadab und Esbal. Und der Sohn Jonathans war Meribal, und Meribal erzeugte Micha. Und die Söhne Michas waren Piton, Melech, Tarea und Ahas. Ahas aber erzeugte Jaera, Jaera erzeugte Alemet, Asmavet und Simri, Simri aber erzeugte Mosa, Mosa erzeugte Binea. Dessen Sohn war Rephaja, dessen Sohn Eleazar, dessen Sohn Asel. Asel aber hatte 6 Söhne, die hießen Asrikam, Bochru, Ismail, Seaja, Obadja, Hanan. Das sind die Söhne Asels.